In Teil 2 führen sie nun gemeinsam eine Diskussion. Es geht um die Frage, ob ein verpflichtendes Auslandssemester für Studierende eingeführt werden soll. Erklären Sie zuerst, welchen Standpunkt Sie vertreten. Begründen Sie Ihren Standpunkt, gehen Sie dann auf die Argumente Ihrer Gesprächspartnerin bzw. Ihres Gesprächspartners ein. Am Ende sagen Sie uns bitte, ob Sie dafür oder dagegen sind. Sie können nun beginnen. Ach so, ich finde ein Auslandssemester für Studierende grundsätzlich gut, weil es die Möglichkeit gibt zu lernen, nicht nur fürs Studium, aber auch für das Leben. Was meinst du mit für das Leben? Ich finde, dass wenn man in einem anderen Land für ein Semester oder vielleicht sogar zwei Semester ist, lernt man nicht nur an der Uni. Du lernst nicht nur Neues in deinem Fach. Du lernst ein anderes Land kennen. Die Menschen und wie sie leben. Vielleicht ist es ein Land mit einer anderen Sprache. Dann verbesserst du sicher deine Sprachkenntnisse. Und du lernst von über die Leute und das Land und seine Kultur. Verstehst du, was ich meine? Ja, jetzt verstehe ich. Das denke ich auch. Das ist eine sehr wichtige Erfahrung. Ich hätte sehr gerne ein bisschen ins Ausland studieren, als ich an der Uni war. Trotzdem bin ich auch die Meinung, dass man kann nicht sagen, du musst ein Semester im Ausland gehen. Das muss freiwillig sein, ohne Zwang oder sowas. Da bin ich deiner Meinung. Das finde ich auch. Es ist super, wenn Studierende die Möglichkeit haben, das zu machen. Aber es kann nicht verpflichtend sein, weil zum Beispiel nicht alle das Geld für ein Semester im Ausland haben. Genau, wenn man sagt, du musst gehen ins Ausland, dann, ich finde, musste auch bezahlt werden. Aber wer würde sowas bezahlen? Genau, das stimmt. Kann ich mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel eine Uni sagt, wir bezahlen für dich ein Semester im Ausland. Einfach so. Und dann, was ist, wenn der Student sich nicht anstrengt, faul ist und denkt, schön, jetzt habe ich Semesterferien. Das sehe ich auch so, ganz genau. Ich finde es viel besser, wenn ein Auslandssemester eine Möglichkeit ist, aber kein Muss. Genau, es soll freiwillig sein. Genau, ja, freiwillig. Das hat auch den Vorteil, dass nur die gehen, die auch wirklich wollen. Was machst du aber, wenn du gerne ein Semester ins Ausland willst, aber du kannst es nicht bezahlen? Vielleicht kann es so eine Art, wie sagt man, weißt du, zum Beispiel, du bist ein guter Student, aber du hast nicht das Geld. Dann vielleicht deine Uni sagt, okay, wir bezahlen für dich oder wenigstens ein Teil. Ah, ich weiß. Du meinst ein Stipendium? Ja, vielleicht wäre ein Stipendium möglich, aber dann musst du als Student wirklich gut sein und dir viel Mühe geben. Ach so. Können wir zum Schluss sagen, wir sind einer Meinung, ein Auslandssemester ist wirklich gut, aber es ist ein großes Aber. Es kann nicht verpflichtend sein. Ganz genau. Es ist eine wichtige Erfahrung fürs Leben und auch Lernen. Aber es geht nicht, dass die Uni sagt, du musst gehen. So, jetzt sind wir am Ende der Prüfung angelangt. Vielen Dank. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg für Ihre Zukunft. Auf Wiedersehen.